Saat deins Vaters Willen hast du uns erfüllt, bist kommen zu uns Menschen all, uns armen Menschen wohlgefallen. O Jesulein süß, o Jesulein zart,